Schall wieder im höhern Chor, herrliches Gottes Wort. Komm, beselige Herz und Ohr, herrliches Gottes Wort. Wort voll Geist und Leben, mach uns dir ergeben. Herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort, herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort. Christus bringt es uns allen nah, herrliches Gottes Wort. Sünder, hör es, für euch ist da, herrliches Gottes Wort. Wer mit Schuld beladen, komm zum Mahl der Gnaden. Herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort. Herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort. Süß ertönt froher Botschaft Schall, herrliches Gottes Wort. Bringt Erlösung ins Erdental, herrliches Gottes Wort. Heiligen Tiniden führt zum ewigen Frieden. Herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort. Herrliches Wort, herrliches Wort, herrliches Gottes Wort.